weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. So, und jetzt darf ich Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen. Ich sitze hier mit einer jungen Dame und hat sie Bronze, Silber und Gold gewollt? Naja, so ein bisschen schon. Hat sie schon lange, lange nachgeschielt, aber so ein bisschen anders, wie Sie sich das vorstellen. Hallo Melanie Waugmann. Guten Morgen, Susanne. Und Melanie ist schon sehr früh aufgetaucht, weil sie gesagt hat, ich verfahre mich immer, aber das hat sie heute dann nicht. Und auch das Auto hat schon gleich zweimal gestreikt dieses Wochenende. Also ja. Das Auto ist also nicht das Neueste, aber der Job, der ist ganz relativ neu. Und jetzt wollen wir ganz am Anfang anfangen. Das Erste, was wir fragen wollen, ist, was ist das eigentlich für ein toller Job, wenn ich jetzt immer gesagt habe, mit Menschen zusammenkommen, die man nicht so täglich trifft. Wer und wo ist das denn? Also ich kann es auch... Wie soll man das sagen, ob das ein Job ist oder ob das eine Jobbezeichnung ist, das weiß ich nicht. Ich würde sagen, in Deutschland würde es, ich glaube, Schiffsstewardess heißen. Und ich arbeite also auf Schiffen, ich überführe Schiffe, ich mache Wassersport, was halt immer die Besitzer von mir wollen. Mhm. Und viele Leute fragen mich, das ist ja gar kein Job, das sind ja Ferien, aber... Und auf was für Schiffen ist das denn, wenn das so was Besonderes ist? Denn es gibt ja sehr viele große Schiffe und da ist Stewardess, da geht man ja etwas unter als Stewardess, nicht auf einem Riesenschiff. Richtig, und das wollte ich nicht. Also ich habe angefangen auf Segelschiffen und bin dann jetzt auf Privatjachten. Das heißt, Privatjachten, das Kleinste, worauf ich arbeite, war 70 Fuß. Jetzt weiß ich nicht, was das in Metern sind. Ja, aber das ist also nicht zu klein und nicht zu Nein, groß. Nein, also das kleiner. Ist ja, also es ist schon in der Größenordnung. Das, wo ich jetzt drauf arbeite, ist 178 Fuß. Also es kommt so in dieser Größenlänge, wo ich drauf arbeite, wo man halt genug Raum hat. Und auch genug Menschen braucht, die dann da auch arbeiten und die Privatleute, die dort diese Schiffe besitzen, genau, auch betreuen, nicht? Und das machen sie. Und ich fange aber mal am Anfang an, denn möchte gerne mal wissen, Sie sind Deutsche und sind in Amerika gelandet, wie so viele. Und wo denn nun aufgewachsen, woher kommen Sie? Also aufgewachsen bin ich in Dortmund, in Nordrhein-Westfalen und habe dann eine Lehre als Restaurantfachfrau angefangen, weil ich einfach gerne mit Menschen zusammen gearbeitet habe und habe dann in einem Magazin. Ja, in einer Zeitschrift. Ja, richtig. Habe ich dann das Segelschiff Sea Cloud gesehen, was 110 Meter groß ist und als Passagierschiff im Mittelmeer und in der Karibik segelt. Und das war dann einfach mein Traum. Ich wollte unbedingt auf diesem Schiff anfangen und habe mich dann umgehört, was ich dazu brauche, um auf dieses Schiff zu kommen. Und habe dann darauf hingearbeitet und bin dann nach 2 Jahren endlich auf diesem Schiff, halt im Mittelmeer, draufgekommen. Und da waren Sie knapp 18 dann, oder? Nein, dann war ich schon. Ich habe also dazwischen noch ja meine Lehre beendet, habe dann 2 Jahre, was ich also musste, in einem 5-Sterne-Hotel in Baden-Baden gearbeitet, weil man sagte, Sea Cloud ist 5 Sterne auf dem Wasser. Und sie wollten also jemanden, der diese Erfahrung hatte. Und danach hat man mich angerufen und man hat mich dann halt sofort gebraucht. Man hat mich innerhalb von 2 oder 3 Tagen rübergeflogen auf den Kanarischen Inseln. Und wir sind dann 6 Monate im Mittelmeer rumgesegelt und dann in die Karibik, wo ich dann auch nochmal 4 Monate gesegelt habe. Und also es war ein Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Und das ist aber auch schon ein 5-Sterne-Hotel auf dem Wasser. Yes. Das ist also auch schon eine Gesellschaft, die man vielleicht auch nicht jeden Tag antrifft und für die Sie dann sorgen mussten. Und wie das genau war, es gibt sicher auch andere Dinge, die man da noch beachten musste. Das werden wir uns gleich anhören und vorher vielleicht ein bisschen Musik, die damit zu tun hat. Wenn man am Wasser wohnt, dann hat man natürlich auch mit vielen Schiffen zu tun. Wer sich für die See interessiert, dem ist vielleicht auch die Sea Cloud bekannt. Und so war es auch mit unserem Studiogast Melanie Baugmann, die sich sehr, sehr für dieses Schiff interessierte. Und sie wollte unbedingt auf diesem Schiff arbeiten. So hatten wir das große Glück, mit einer jungen Dame zu sprechen, die auf der Sea Cloud gearbeitet hat und das auch weiterhin mit Seefahrt verbundene Leben führt, das man führt, wenn man schon mal auf so einem tollen, riesengroßen Segelluxusschiff gearbeitet hat. Die Sea Cloud ist ein Luxuskreuzfahrtsegelschiff mit 4-Mast-Bark-Rig. Im Jahre 1931 wurde sie im Auftrag des US-amerikanischen Multimillionärs und Börsenmaklers Edward Francis Hutton, er starb 1962 bereits, als größte und luxuriöseste jemals gebaute Privatsegeljacht der Welt mit der Takelage einer 4-Mast-Bark von der Friedrich Krupp Germania Werft in Kiel unter dem Namen Husar 5 gebaut. Nach Kriegseinsätzen als US-Küstenwachschiff, mehr als 16-fachen Besitzerwechsel, langen Liegezeiten und drohendem Abwracken wurden die Luxusräume Restaurierungsarbeiten unterzogen. Heute wird sie unter dem Namen Sea Cloud von der Hamburger Firma Sea Cloud Cruises GmbH für Kreuzfahrten betrieben und beredert, die auch die Schiffe Sea Cloud 2 sowie Sea Cloud Spirit einsetzt. Entstehung als Husar. Das ist also die Geschichte der Sea Cloud, die ich Ihnen jetzt bringen möchte und das natürlich aus gegebenem Anlass. Edward Francis Hutton war ein erfolgreicher Börsenmakler an der Wall Street. Zusammen mit seiner Frau Marjorie Meriwether Post, sie lebte 1887 bis 1973, einer reichen Erbin und erfolgreichen Geschäftsfrau, besaßen sie das Nahrungsmittelgeschäftsunternehmen General Foods Corporation und verfügten über ein beträchtliches Vermögen. Nach Plänen des amerikanischen Konstruktionsbüros Gibbs & Co., Cox, New York, ließen die beiden die Bark aus Kostenersparnis in Deutschland bauen. Edward Francis Hutton, der nach der Scheidung offizieller Eigner der Yacht war, benannte die Bark Husar, vom Schiffshistorikern als Husar 5 bezeichnet, da Hutton zuvor schon 4 Luxusjachten mit dem Namen Husar besessen hatte. Die Husar hatte einen schwarzen Rumpf mit langem, flachem Yachtheck, plattglatt. Das Schiff war ein absoluter Superlativ. Alle Decks waren mit Teakholz beplankt, 4 Diesel-Elektroaggregate mit 3200 PS trieben die beiden Schrauben an, um jederzeit windunabhängig zu reisen. Das 4-Mast-Bark-Rig war kein Standard-Rig mit 6 Rahen pro Mast, sondern mit nur 5 Rahen am Fock- und Kreuzmast. Neben geteilten Maßsegeln führte die Yacht einfache Bramssegel und Royalsegel. Der Großmast hatte ursprünglich geteilte Bramssegel und ein Royalsegel, Standardrig. Heute führt er auch einfache Bramssegel wie an Fock- und Kreuzmast, dazu ein Skysegel über dem Royalsegel, was von weitem kaum einen Unterschied ausmacht. Das Schiff diente ausschließlich dem standesgemäßen Reisen, Treffen und Feierlichkeiten der Eigner. Seine Frau, also Huttons Frau, kümmerte sich in den ersten Jahren intensiv darum, die Yacht nach ihrem Geschmack einzurichten. Die Kabinen wurden mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. Dazu mietete sie ein Lagerhaus in Brooklyn und baute die Innenausrichtung zunächst dort maßstabgerecht auf. Unter anderem wurden dabei Badewannen aus Carrara-Marmor, Armaturen aus massivem Gold und offene Marmorkamine in die Luxuskabinen eingebaut. Dazu kostbare kostbare Wandverkleidungen, Möbel aus edlen Stoffen und Edelhölzern sowie die kostbarsten Accessoires. Die Hussar 5 war die größte und luxuriöseste Privatsegeljacht, die es jemals gab. Nach der Jungfernreise nach New York im Jahre 1932 unternahmen die Huttons bis 1935 zahlreiche private Kreuzfahrten mit prominenten Gästen aus Hochadel, Film und Geschäftswelt. Bevorzugte Ziele waren das Mittelmeer, Monaco, die Galapagos-Inseln und Hawaii. In diplomatischen Kreisen als Sea Cloud. Im August 1935 ließ sich das Paar scheiden. Einen Tag nach der Scheidung überschrieb Edward Hutton die Hussar auf den Namen seiner Ex-Frau, die das Schiff über alles liebte. Da Edward den Namen Hussar für seine nächste Yacht verwenden wollte, benannte Marjorie die Hussar, deren Eigner sie nun offiziell war, in Sea Cloud um und ließ den Rumpf weiß streichen. Noch im gleichen Jahr heiratete sie den amerikanischen Anwalt Joseph Davies. Davies, der auch Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Woodrow Wilson war, wurde zum Botschafter in Moskau ernannt. Liegeplatz der Sea Cloud wurde Leningrad. Marjorie knüpfte in dieser Zeit viele Kontakte zu Diplomaten, die die abhörsichere Sea Cloud gerne für Treffen benutzten. Diese Zeit wurde in dem Hollywood-Film Botschafter in Moskau verfilmt. Später wurde Joseph Davies nach Belgien versetzt und die Sea Cloud nach Antwerpen verlegt. Kriegseinsatz. Während des Zweiten Weltkrieges versuchten die Davies, die Yacht zu veräußern, fanden aber keinen geeigneten Käufer. Als die Vereinigten Staaten 1941 in den Krieg eintraten, requirierten sie auch Privatyachten. Davies bot Franklin D. Roosevelt auch die Sea Cloud zum Kriegsdienst an. Dieser lehnte das Angebot zunächst ab, ging 1942 aber doch darauf ein. Zum symbolischen Charterpreis von einem US-Dollar übernahm die US-Küstenwache am 7. Januar 1942 die Sea Cloud. Für mehr als 341.000 US-Dollar wurde die gesamte Takelage samt Masten bis auf den Großuntermasten, Bugspriet und Galionsfigur abgenommen, das Mobiliar an Land untergebracht und der Rumpf grau gestrichen. Das Schiff kam unter dem Namen USCGC Sea Cloud bei der Küstenwache und ab 9. April 1943 als USS Sea Cloud bei der US Navy an der amerikanischen Ostküste zum Einsatz. Eine Besatzung von 72 Soldaten bekämpfte südlich Grönlands und dem Gebiet der Azoren Unterwasserstreitkräfte und sammelte Wetterdaten. Nach der militärischen Außendienststellung am 4. November 1944 erhielt Marjorie Post Davies die Sea Cloud zusammen mit einer Summe von 175.000 Dollar zur Wiederherstellung des ursprünglichen Aussehens zurück. 1946 wurde der Rumpf wieder weiß gestrichen und der goldene Adler am Galion angebracht. Noch ohne Masten und Segel wurde das Schiff als Motorjacht vom Ehepaar Davies mit Freunden wieder für Kreuzfahrten benutzt. 1947 wurde die Takelage wiederhergestellt und zwei Jahre später erhielt die Yacht einen vollständigen Satz neuer Segel. In diesen Jahren steigerten sich die Kosten für die 72-köpfige Besatzung und den Unterhalt immer mehr. Auch die Ehe mit Joseph Davies gerät in eine Krise, woraufhin die Sea Cloud noch nach 1952 zum Verkauf angeboten wurde. Die Ehe endete schließlich 1955 mit der Scheidung. Joseph Davies war mit dem Diktator der Dominikanischen Republik, Rafael Trujillo, befreundet. Trujillo war in den letzten Jahren regelmäßiger Gast auf der Sea Cloud gewesen. Als die Bark zum Verkauf stand, erwarb er das Schiff 1955 und benannte die Yacht nach seiner Tochter Angelita, genau Yacht Angelita. Oder Yacht Angelita. Er benutzte sie als schwimmende Regierungszentrale. Auch Trujillos Sohn Ramfis Trujillo und andere prominente Personen hatten sie in diesen Jahren für ihre Zwecke in Gebrauch. Nach mehreren erfolglosen Umsturzversuchen wurde Trujillo am 30. Mai 1961 in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. Seine Familie brach mit der Angelita. Trujillos Leichnam einem beträchtlichen Vermögen in Bargeld in Richtung Cannes auf. Auf Höhe der Kanarischen Inseln erreichte sie einen Funkspruch der dominikanischen Regierung, der sie wieder zurückbeorderte. Dort im Patria unbenannt, aufgelegt, außer Dienst gestellt und zum Verkauf angeboten, fand sie schließlich erst 5 Jahre später einen Käufer. Antarna. John Blue, Präsident der Operation Sea Cruise Incorporated, kaufte die Patria 1966, registrierte sie in Panama und ließ sie 1967 bis 1968 in Neapel gründlich überholen und für Charterreisen ausrüsten. 1969 wurde sie an die Firma Antarna Inc. Miami verkauft und in Antarna umbenannt. Bei der Überführung in die USA gab es aufgrund unbezahlter Rechnungen Probleme und die Antarna wurde von der Behörde an die Kette gelegt. Die damals 26-jährige Stephanie Gallagher entwickelte mit ihrem Mann Charles die Idee, die Antarna als Ergänzung der Hochschulausbildung für Studenten einzusetzen. Das Projekt sollte den Namen Oceanic Schools tragen. Sie bezahlte alle offenen Rechnungen und Gebühren und nahm die Antarna in Besitz. John Blue besaß noch immer die Schiffspapiere, Gallagher lief mit der Antarna trotzdem aus und wurde von Blue über mehrere Anlaufstationen verfolgt. Im Heimathafen Colon in Panama gelang es John Blue schließlich, die Antarna wieder in seinen Besitz zu bringen. Dort lag sie dann 8 Jahre unbenutzt und rottete vor sich hin. Und jetzt die neueste Geschichte oder neuere Geschichte, nämlich die Restaurierung der Sea Cloud. Der deutsche Kapitän Hartmut Paschburg entdeckte die Bark in Colon und bildete mit einer Gruppe Hamburger Kaufleute ein Syndikat, welches das Schiff 1978 erwarb. Die Yacht wurde wieder in Sea Cloud umbenannt. Paschburg sammelte eine 40-köpfige Mannschaft um sich und setzte die Sea Cloud mehrere Monate lang in Colon provisorisch in Stand, sodass das Schiff über den Atlantik nach Hamburg überführt werden konnte. Im folgenden Jahr wurde die Sea Cloud durch den Nordostseekanal nach Kiel zu ihrem Entstehungsort verholt, um weitere Arbeiten durchzuführen. Auf dem Gelände der Germania-Werft befand sich inzwischen die Howard-Zwerge Deutsche Werft AG. Dort wurde sie überholt und um ein achterliches Deckhaus, Spankerdeck, sowie ein zusätzliches Deck auf dem mittleren Aufbau und insgesamt 22 zusätzlichen Kabinen erweitert, Kapitäns- und Lido-Deck. Die ursprüngliche Einrichtung der Kabinen unter Deck mit den marmornen Badewannen und Wandverkleidungen, goldenen Wasserhähnen und Kaminen war immer noch erhalten. Im gleichen Jahr wurde die Sea Cloud auf Cayman, wie sie kurzfristig hieß, unter der Flagge der Cayman-Inseln mit Georgetown als Heimathafen wieder für Passagierkreuzfahrten eingesetzt. Ab Januar 1981 übernahm der deutsche Kapitän Hartmut B. Schwarz, früher Gorch Fock, das Kommando und sorgte durch das Aufbringen einer höheren Großmaststänge mit dem Sky-Segel für die Wiederherstellung der alten Silhouette. Er trug wesentlich zur seglerischen Ausbildung der Besatzung bei. Im Jahr 1987 wurde statt der starren Rettungsboote Doppelschlauchboote an Bord gebracht und sie überquerte den Pazifik. Hierbei wurde unter anderem die Galapagos-Inseln, die Osterinsel, Pitcairn, Henderson und Dutzi Island besucht und Passagiere an Land ausgeschifft, nicht auf Pitcairn. Danach wurden Französisch-Polynesien angelaufen und die Sea Cloud bekam einen großen Empfang in Papeete, Tahiti. Die Reise verlief weiter über die Cookinseln und Fidschi, über den Tobriand-Archipel und Rabaul in den Karolinen-Archipel. Auf der Reise wurden etliche unbefahrene Seegebiete mit Lotreihen bedeckt, sodass die Sea Cloud in den britischen Seehandbüchern Admiralty Sailing Directions Erwähnung fand. Seit 1994 gehört die Sea Cloud zur Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises und wird weiterhin für Kreuzfahrten eingesetzt. Wie gesagt, eine interessante Geschichte dieses Segelschiffs und vielleicht haben Sie einmal das große Glück, auf diesem Schiff zu fahren und jetzt uns ein bisschen zuzuhören, wie wir mit einer Dame uns unterhalten, Melanie Baugmann, die nämlich auf diesem Schiff gesegelt ist und zwar als eine der Crew, als Schiffsstewardess nämlich. Wir müssten auch erwähnen, dass Wikipedia uns diese Informationen geliefert hat und dass Sie diese natürlich auf wikipedia.org.de wieder finden können. Wir sitzen hier mit einem Studiogast, einer jungen Dame, die sich auf Schiffen ihre Zeit vertreibt und zwar sehr lukrativ, denn sie ist Stewardess, Schiffsstewardess auf Privatjachten und das ist natürlich ein ganz super Traumjob, sagen wir. Und angefangen haben sie auf einem ganz tollen großen Schiff und da mussten sie innerhalb von ein paar Tagen antreten mit Erfahrung oder mit gar keiner Erfahrung, wie man auf Schiffen arbeitet, Melanie? Naja, also so ganz mit der Erfahrung. Wir hatten alle, die wir angefangen, es waren nur zwei Deutsche. Und die Gesamtcrew sind 62 Leute von aller Welt im Alter von 20 und 30 Jahren. Auf der Sea Cloud. Richtig, jetzt. Die Bordsprache ist Englisch. Und naja, man hat Englisch in der Schule, aber wenn man dann so einfach mal da reingeschmissen wird auf gut Deutsch und dann halt so von einer Stunde auf der anderen seefest werden muss. Also das war nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich glaube, allen ging es genauso. Und dann haben sie mir gesagt, da kriegt man ganz schön viel blaue Flecke. Wovon denn eigentlich? Ja, weil das Schiff ist... Das Schiff ist sehr alt und sozusagen ist die Küche... Also ich war Stewardess. Die Küche war vorne, ganz weit vorne am Bau. Und wo wir das Essen serviert haben, das war ganz weit hinten. Jetzt weiß ich die deutschen Ausdrücke nicht. Backbord, Steuerbord. Yeah. Auf jeden Fall, man musste das Essen halt von A nach B transportieren und auf hoher See war das halt manchmal nicht ganz so einfach. Somit hat man unheimlich viele blaue Flecke bekommen. Also vom Anecken, während Richtig. Man die Tabletts herum hantiert. Ja. Und vom fliegenden Essen, also das ist passiert alles. Und das Schiff ist ein altes Schiff, das ist umgerüstet auf 5 Sterne. Das heißt, es muss also wunderbar ausgestattet sein inzwischen auf die heutige Zeit? Nein, es ist nicht auf die heutige Zeit. Es ist gebaut worden für Marjorie Post und von Mr. Lauren Hutton. Und es hat angefangen als eine Privatjacht. Und sozusagen sind ihre Räume, also noch, sind erhalten worden. Das sind 10 Räume, die also wunderschön sind mit goldenen Badezimmern und auf einem Segelschiff kann man sich das gar nicht vorstellen, mit Kamin und dann hat man das Schiff umgerüstet als Passagierschiff, wo man dann noch weitere Kabinen draufgebaut hat, die aber alle in einem sehr, sehr schönen Standard gebaut worden sind und das Essen ist einfach wundervoll, also ich habe unheimlich zugenommen. Also Sie durften auch ein bisschen was davon essen dann, ja? Oh ja, wir haben's. So, das ist das Hotelleben. Und wie ging es weiter, Melanie? Sind Sie auf der Sea Cloud? Wie lange waren Sie dort? Ich habe 8 Monate auf der Sea Cloud gesegelt, vom Mittelmeer bis in die Karibik. Und man muss auch dazu sagen, wir hatten 8 Monate keinen Tag frei. Dafür aber sind wir an den schönsten Stränden praktisch im ganzen Mittelmeer und der Karibik waren wir. Und die paar Stunden, die man Zeit hatte, hat man dann natürlich auch genossen. Und man hat so viel erlebt, man hat so viele interessante Leute kennengelernt, so dass man gar nicht gemerkt hat, dass man halt keinen Tag frei hatte. Das hat man überhaupt nicht mehr. Also es war überhaupt nicht von der Sache, richtig. Ja. Wir machen ein bisschen karibische Musik, bis wir uns weitersprechen, Melanie Baugmann. Wir sitzen hier mit Melanie Baugmann, die Schiffsstewardess auf Privatjachten ist und die es bis nach Tampa verschlagen hat. Aber zwischendurch waren sie auf allerhand verschiedenen Schiffen und zunächst einmal auf einem ganz großen, nämlich der Sea Cloud. Und die haben sie dann ein bisschen verlassen, um was zu machen, Melanie? Als ich die Sea Cloud in der Karibik verlassen hatte, wollte ich natürlich erstmal nicht nach Hause. Man hatte sich so an das Leben gewöhnt, Sonne und keine Sorgen und man hatte einfach alles. Somit bin ich dann erstmal in der Karibik geblieben, bis ich kein Geld mehr hatte und habe dann auf dem Tauchschiff angeheuert, um tauchen zu lernen. Von da aus ging es dann in die Staaten. Es war immer nur kurzer Halt. Man hat so viele Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, hey, kannst du mir nicht helfen, mein Schiff nach da und da zu bringen? wo ich dann auch wieder Geld verdient habe und bin dann in die Staaten gelandet. Und habe dann immer noch, weil meine Liebe eigentlich zu den großen, zu den Segelschiffen gehört, habe dann auf dem, ich glaube, das heißt Topsails, auf dem Shona gearbeitet, wo wir dann in Baltimore, wo wir dann jeden Tag dreimal in die Chesapeake Bay gesegelt sind und haben Passagiere befördert, haben Hochzeiten auf der Chesapeake Bay veranstaltet. Und also es war einfach, um das mal das Leben kennenzulernen, speziell in den Staaten, wo ich ja vorher noch nie war. Und dann war es nur noch ein kurzer Schritt auf den Privatjachten. Leute kannten mich, Leute haben dann gesagt, hey, das deutsche Mädchen da auf dem Schiff oder die deutsche Frau, und haben dann gesagt, wir würden dich gerne anheuern. Die macht ihre Sache gut. Ja, yeah. Man sagt ja die deutsche Gründlichkeit. Und naja, man hat mich dann nach Long Island, hat man mich dann eingeladen und habe dann da für Leute gearbeitet, was mir sehr gut gefallen hat, in East Hampton. Und als auf einer Privatjacht, das ist natürlich was ganz anderes. Man hat also nicht so diese ganze, wie sagt man das, Hektik, als wenn man für Passagiere arbeitet. Es geht halt alles viel relaxed. Und was muss man denn so machen auf so einer Yacht, wenn man jetzt also eine Privatjacht hat? Was ist anders? Sie haben gesagt, es ist nicht so eine Hektik, also nicht drei Mahlzeiten am Tag zu einer bestimmten Zeit, sondern vielleicht wird das ein bisschen näher besprochen, wann die Leute zurückkommen. Ist es ein bisschen ruhiger, die ganze Angelegenheit dann, oder? Oh ja, sicher. Die Leute, die da sind, die verbringen ihren Sommer in den Hamptons. Und für die Leute, die ich gearbeitet habe, da ging das nur raus, wir sind zum Mittagessen rausgesegelt. Mein Captain hat gekocht, war ein französischer Koch. Ich habe dann das Essen serviert. Danach haben wir einen Segelturn gemacht und wir sind dann wieder in die Bay reingesegelt. Wir haben uns um das Schiff gekümmert und danach habe ich dann meistens das Essen, je nachdem in welchem Restaurant sie abends essen wollten, habe ich arrangiert. Wir haben Gesellschaften gegeben auf dem Schiff. Wir haben Freunde eingeladen und ich hatte das Glück, in East Hampton zu arbeiten, wo ein amerikanischer Filmemacher sein Schiff hatte, und habe dann für ihn noch ein bisschen was gearbeitet auf seiner Yacht. Und somit habe ich ihn kennengelernt und dann auch später auf seiner Yacht, die er dann gebaut hat, habe ich dann mitgeholfen, das Schiff zu bauen. Also man ist dann halt von einem zum anderen gekommen. Zu bauen, was heißt das? Das Schiff zu schleppen? Nein. Also man sagt so, das Schiff wurde fertig gebaut und ich habe dann so mit dem Captain und die Leute, die immer an Bord sind, haben wir dann die Holzarbeiten gemacht. Das heißt Varnishing. Ja, das Lackieren. Das Lackieren von dem, also das Letzte halt praktisch, die Holzarbeiten gemacht und haben das Schiff dann aus Test gesegelt und haben es dann in die Karibik überführt, wo er dann kam und hat dann Urlaub gemacht mit seiner Frau. Mhm. Und da waren Sie also auch noch auf diesem Schiff? Ja, das habe ich dann auch noch mitgemacht. Ja. Und ja. Wir machen noch ein bisschen Musik und da geht es auch um mal wieder Ibiza. Mal gucken. Hier sitzen wir mit der Melanie Baugmann und Melanie hat viel auf Schiffen gearbeitet. Sie sagt, eigentlich nennt sich das ja nicht mehr stur, das, was sie macht, denn bist jetzt Mädchen für alles, ja? Ja, man kann so sagen, Mädchen für alles. Also ich habe einfach alles gemacht. Und machen das jetzt auch für die Privatjachten besonders? Ist also nicht nur Essen servieren, sondern viel, viel mehr, also was? Ja, richtig, es gehört halt alles dazu. Ich fahre die Yachten oder ich segle die Yachten. Ich arbeite auf den Schiffen, was halt immer gemacht wird. Das heißt, wir bringen das Schiff in die Boatyard und ich bin halt dabei, weil je mehr Ahnung man halt hat, je mehr Leute wollen ja auch, dass man halt von allem eine Ahnung hat. Die wollen ja auch jemanden haben, dem man mal sagt, hey, ich lasse dich jetzt alleine da und du bist halt, schau, dass du dich zurechtfindest. Also betreu das Schiff. Richtig. Nicht? Ja. Und da bleibt aber noch ein Ingenieur dabei, oder? Ja, richtig. Also wir haben immer den Ingenieur dabei. Also es sind immer mehrere Leute. Aber man schaut halt, dass man von allem ein bisschen die Ahnung hat. Weil gerade wenn man auf See ist, es kann immer mal was passieren. Und man braucht halt Leute sofort. Und wenn du schon dabei bist und sagst, hey, das kann ich schon, weißt du, das ist halt immer ein bisschen besser. Es ist auch eine Empfehlung eigentlich, um aufs nächste Schiff zu kommen. Richtig. Und im Moment sind Sie ja mal wieder auf der Suche nach etwas anderem. Mal gucken, was man macht, ja? Ja, ich habe jetzt lange Zeit für eine reiche amerikanische Familie gearbeitet, wo ich jetzt hier in Tampa auch bin. Und es muss einfach wieder was Neues sein. Sie lockt wieder das Fernsehen. Richtig, also ja. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes mache. Ich schau halt mal. Irgendwas kommt immer ab. Ja, absolut. Und das ist sehr schön, Melanie. Und gibt es denn auch Situationen, wo Sie sagen, Mensch, das ist mir aber auch noch nie passiert? Oder eine witzige Situation oder eine sehr schwierige Situation? Na, das kann sie mal überlegen. Wir machen noch ein klein bisschen Musik. Vielleicht fällt ihr noch was ein. Sie lacht hier und überlegt und weiß nicht so recht. Melanie Baugmann, die sehr viel Erfahrung auf Segelschiffen hat und mit dem Mädchen-für-alles-Job, das heißt, da kommt sehr, sehr viel zustande. Aber sie sagt, mir fällt jetzt überhaupt nichts ein, denn solche Situationen, die kann man aus dem Stegreif gar nicht so gut erzählen. Aber sie hat mir neulich eine Geschichte erzählt, und zwar von einer Situation, wo sie auf einmal dazu bedingt wurde, ein Haus zu betreuen, nicht? Wie war das, Melanie? Genau, als ich dann die Sea Cloud verlassen habe, auf der karibischen Insel, da stand ich so, was mache ich jetzt nächstes? Und ich habe jemanden kennengelernt, einen Journalist und von den Staaten, von New York, von Manhattan. Und er hat mir dann gesagt, ich muss noch morgen wieder nach Manhattan zurück. Kannst du auf mein Haus aufpassen? Ich sage, klar, warum auch nicht? Und vielleicht ein bisschen als Sekretärin für mich hier arbeiten. Ich sage, sicher. Und wo war das? Das war auf St. Martin. Mhm. Und bin dann zu dem Haus, und ein wunderschönes Haus, groß auf dem Berg. Ich hatte zwei Jeeps, ich hatte einen Pool, ich hatte einen Gärtner, ich hatte eine Maid, ich hatte alles. Nur ich hatte kein Geld mehr. Und er sagte mir, ja, er kommt nach einer Woche wieder. Und nach einer Woche war er immer noch nicht da. Er kam nach 2 Monaten wieder. Und hat mir dann aber auch dann wieder gesagt, er muss auch wieder los. Naja, und irgendwie habe ich ihm dann gesagt, wenn er nicht möchte, dass wir hier alle vor Hunger eingehen, dann sollte er mir doch mal ein bisschen was bezahlen hier für den Job. Aber er hat mir dann natürlich alles bezahlt, aber ich stand schon da, also ich hatte alles, einen Gärtner, ich hatte jemanden für meinen Pool, ich hatte jemanden, der mir die Wäsche macht. Ich hatte nur kein Geld, also ich war kein Kühlschrank voll, ja. Die ärmste Person in dem Haus. Und das war schon eine witzige Situation, weil alle dachten, Mensch, sie lebt in diesem tollen Haus und muss wohl sehr reich sein. Und naja, es hat sich dann aber alles zum Guten gewendet. Und es war eine sehr tolle Zeit, die ich da hatte. Ja. Es hat mich. Und Sie haben große Partys gefeiert, haben Sie mir erzählt. Oh ja, weil er war ja nicht da und er hat mir alles überlassen. Und habe ich mir gedacht, warum soll ich da alleine sein? Und habe dann natürlich in der Karibik erstmal meine Freunde alle eingeladen von den Schiffen, die ich kannte. Und wir haben dann Partys gefeiert. Also es war schon eine tolle Zeit. Okay, wir machen noch ein bisschen Karibikmusik, damit wir uns einstimmen weiter auf das Thema. Melanie Baugmann, noch ein Traum in Ihrem Leben? Noch etwas, was unerfüllt geblieben ist, wenn Sie so auf Yachten gearbeitet haben und schönen Schiffen? Und also dadurch, dass ich jetzt das Mittelmeer umsegelt habe und die Karibik gesegelt und in den Staaten, fast in den ganzen Staaten und gesegelt bin, ich möchte schon gerne nach Australien. Also das ist jetzt mein Traum eigentlich, Neuseeland und Australien. Da möchte ich noch mal segeln. Na, vielleicht gibt es ja jemanden, der zuhört, der gerade so ein Schiffchen da stehen hat oder im Hafen hat. Und vielleicht gerne. Wir möchten uns verabschieden. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Melanie Baugmann. Danke, Susanne. Viel gut segeln, also weiter und vor allem durchs Leben. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Am Mikrofon war ich Susanne Nielsen und für die Produktion zeichnet Bill Davidson verantwortlich. Wir sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Sendung am kommenden Sonntag und wünschen Ihnen eine gute Woche. Bitte bleiben Sie gesund und freuen Sie sich an unseren Sendungen. Sie können sie bis 2011 zurückverfolgen, und zwar sind sie alle in unserem Blog im Archiv zu finden, und wir wünschen Ihnen dabei und bei dieser Sendung viel Freude. Ihre Susanne Nielsen, tschüss, ciao, auf Wiederhören und bleiben Sie nett miteinander und bleiben Sie vor allem gesund. Tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Thank you.